klingt Musik am Kaukasus, dass man singen, dass man tanzen muss, spiegelt blanker Schwerterglanz tausendfach den Säbeltanz. Wenn die Sonne untergeht und der Horizont in Flammen steht, brennt Georgiens stolzes Blut, lichterloh im Kampfesmut. Doch Katjuscha lächelt still in sich hinein, weiß sie doch, der Tanz gilt ihr allein. Wer im Dorf am allerbesten fechten kann, wird vielleicht auch eines Tages ihr Mann. Musik am Kaukasus, dass man singen, dass man tanzen muss, spiegelt blanker Schwerterglanz tausendfach den Säbeltanz. Vanya spielt auf dem Bajan, schneller feuert er die Tänzer an, dass die Funken nur so sprühen und die schwarzen Augen glühen. Doch für zwei wird bald zu ernst das wilde Spiel, weil Katjuscha beide haben will. Wird auch schon am Horizont der Himmel hell, stehen die zwei noch in einem Duell. Beiden Kämpfer müht nach Haus, das Gefecht ging unentschieden aus. Doch Katjuscha hat derweil den Rest der Nacht mit dem Vanya auf dem Feld verbracht. Klingt Musik am Kaukasus, dass man singen, dass man tanzen muss. Spiegelt blanker Schwerterglanz tausendfach den Säbeltanz.